unser aller Vaterland. Die viele Missstände dieser Gesellschaft habe ich schon längst erkannt. Mach die Augen auf, lass es nicht zu, dass dein Land zerstört wird für immer zu. Mach die Augen auf, lass es nicht zu, dass dein Land zerstört wird für immer zu. Wach auf! Wach auf! Sei mit dabei! Wow, wow. Gegen die Heuchelei! Sei mit dabei! Wow, wow. Bricht deine Ketten ins Bein! Ist euch euer Land egal? Oder haltet ihr sowas für normal? Vor Jahren geflohen aus dem Kosovo und heute Bürgermeister oder so. Ich sag euch, das kann nicht sein. Wir stehen auf und sagen nein. Ich sag euch, das kann nicht sein. Wir stehen auf und sagen nein. Zum Kotzen! Zum Kotzen! Sei mit dabei! Wow, wow. Gegen die Heuchelei! Sei mit dabei! Wow, wow. Bricht deine Ketten ins Bein! Es ist traurig anzusehen, wie ein Ideal zerbricht. Doch ich halte dagegen und sage mit mir nicht. Komm Leute, lasst euch nicht erzählen und geht nach morgen richtig hin. Komm Leute, lasst euch nicht erzählen und geht nach morgen richtig hin. Mit Deutsch! Mit Deutsch! Sei mit dabei! Wow, wow. Gegen die Heuchelei! Sei mit dabei! Wow, wow. Bricht deine Ketten ins Bein! Sei mit dabei! Wow, wow. Gegen die Heuchelei! Sei mit dabei! Wow, wow. Bricht deine Ketten ins Bein! Sei mit dabei! Wow, wow. Gegen die Heuchelei, sei mit dabei, wow, wow, bricht deine Ketten.